Es ist sehr eklektisch. Also du hast die Stichwörter schon gesagt, ja, Art Deco, ja, deutscher Expressionismus, ja, so ein Stück Retro-Sci-Fi. Ja, genau. Wie stellt man sich in den 40ern die Zukunft vor? Ja. Und das in den 80ern erzählt. Ja. Das ist geil. Hallo Ploa, willkommen in meiner neuen Küche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Muss man sehen Podcast mit neuem Klang, die hoffentlich die alteingesessenen HörerInnen nicht zu sehr irritiert. Denn wir sitzen in einer noch einigermaßen leeren Wohnung. Mal schauen, ob das sich noch ändern wird oder ob diese Küche, in der wir sitzen, so hallig bleiben wird. Ich habe vorher in einem 50er-Jahre-Bau gewohnt, der eine niedrige Decken hat. Und jetzt habe ich einen wunderschönen Altbau, der aber viel mehr halt. Ja, wir haben schon so ein bisschen zum Hallschutz eine Palme hier hingestellt, die mich gerade etwas irritierend anstarrt. Aber ich glaube, wir kommen schon klar. Und kann sein, dass bei den nächsten Episoden tontechnisch noch ein bisschen holprig ist, dass wir uns versuchen, da irgendwie einzugrooven. Ja. Und wir schauen mal, was für ein Setup wir finden. Heute erstmal mit diesem Sound-Setup. Ihr könnt uns gerne schreiben, wenn es euch stört, wenn ihr sagt, oh mein Gott, eure Stimmen klangen noch nie so sexy, dann schreibt uns das gerne. Und wenn ihr sagt, ey Leute, ihr klingt, als wärt ihr irgendwo in der Kirche verloren und würdet verzweifelt nach dem lieben Gott schreien, dann schreibt uns das auch. Und oh mein Gott! wir werden das beherzigen und gucken, das angenehmste Soundsetup für uns zu finden. Wird schon. Wir haben ja, es geht ja auch, wie heißt das immer? Style over Substance. King. Substance over Style, so rum. Ja. Yeah. Und zur heutigen Episode passt auch dieser hallische Klang, weil wir haben uns heute ein großes Werk vorgenommen. Ein großes Werk. Genauer gesagt, Johannes hat uns ein großes Werk vorgenommen. Ich hatte das tiefe Bedürfnis, uns in eine dystopische Welt zu stürzen, die ich, als ich Jugendlicher war, das letzte Mal gesehen habe. Oder Jugendlicher, schon fast nicht mehr junger Erwachsener. Und du hast ihn auch lange nicht gesehen. Ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber es ist so ein immer wiederkehrender Gast in unseren Top-Listen. Es ist einfach ein Film, der ganz weit oben steht. Und ich glaube, so viel kann ich vorwegnehmen, sowohl für mich als auch Johannes, einer der besten Filme aller Zeiten. Ne? Absolut, absolut. Das heißt, wir werden uns jetzt anderthalb Stunden lang gegenseitig Honig ums Maul schmieren und uns erzählen, wie toll alles ist, und dann war's das. Ach, wir finden doch immer was, worüber wir streiten können. Stimmt auch in diesem Fall. Und in diesem Fall handelt es sich um den großen Regisseur Terry Gilliam. Ja. Ex-Monty Python, der dann irgendwann auf eigenen Füßen stand und nachdem er schon bei Monty Python Regie geführt hat, angefangen hat, selbst Filme zu drehen. Mm. Und einer seiner früheren Filme war der Film, über den wir heute reden, und zwar Brazil aus dem Jahre 1985. 85, ja. Wobei er eigentlich auf das Jahr 1984 gezielt hat. Und er war knapp so daneben. Stinksauer, als er mitgekriegt hat, dass 1984 verfilmt wurde. Ja, genau. Es war nämlich, also der Film hatte den Arbeitstitel 1984,5. Ja, was süß ist irgendwie. Was total niedlich ist, auch so typisch Gilliam eigentlich, die noch so eine Meta-Referenz reingeworfen und ganz klar, das ist das, worauf ich abziele. Und dann kam allerdings im Jahr 1984 passenderweise eine wirklich gute Verfilmung von George Orwells bekanntem Roman heraus. Habe ich noch gar nicht gesehen. Oh. Wäre mal auch ein Watch wert. Vielleicht sollte ich erst einmal ganz kurz in den Film einführen, damit wir wissen, wo wir überhaupt stehen, worum es geht und was sind überhaupt denn sowieso. Und dann können wir anfangen, darüber zu diskutieren und welche Filmtitel für diesen Film noch in Frage gekommen sind und was uns an diesem Film begeistert und was vielleicht eher nicht. Auf geht's. Wir befinden uns um das Jahr 2000 in einer mir fremden Wohnung eines Freundes der Familie, der mich für ein paar Tage bei sich untergebracht hat. Ich werde vor den Film Brazil gesetzt, ohne vorher gewarnt zu werden, was mich erwartet. Ich glaube, ich bin allein, während der Film läuft. Es kann aber auch sein, dass ich einfach nur alle um mich herum vergessen habe. Von Anfang an ist Brazil eine surreale, dystopische, dreckige und absurd komische Welt, in der ein Bürokrat im langweiligsten Job der Welt davon träumt, als fliegender Held seine große Liebe zu retten. Als ihm bei einem Außendienstvorfall eine Frau begegnet, die genauso aussieht wie die Frau in seinen Träumen, kommt er in gefährliches Fahrwasser revolutionärer Terroristen, die das dysfunktionale System stürzen wollen. Eine sehr düstere Bürokratiesatire, die beim 19-jährigen Ich eine Messlatte an Science-Fiction gesetzt hat, die nicht viele Filme erreichen sollten. Plor, dein Konsum des Films ist ja nun auch schon sehr lange her. Wie ist denn deine Origin-Story mit diesem Film? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe diesen Film das erste Mal gesehen, als ich wirklich jung war. Mm. Und ich habe nur noch vage Erinnerungen dran, weil ich ihn irgendwie komisch fand. Irgendwie komisch ist ein guter Begriff. Ich kann mich sogar noch erinnern, warum er meine Aufmerksamkeit erzeugt hat. Weil in einer TV-Zeitschrift, für alle Jüngeren unter euch, damals als lineares Fernsehen noch das Einzige war, was man gucken konnte, weil VOD noch nicht geboren war und man halt nicht jeden Tag in die Videothek gehen wollte, gab es sowas wie TV-Zeitschriften, in denen man dann lesen konnte, was im Fernsehen läuft. Und dann das Schlimmste gibt es ja immer noch. Ja, es gibt genau. So eine riesige Bandbreite, glaube, und die sind alle gleich. 50% unserer Zuhörenden fühlen sich gerade verarscht. Auf jeden Fall war in einer TV-Zeitschrift der Film angekündigt mit einem Bild, und zwar von der Mutter von Sam, von unserem Protagonisten, wie sie in dieser bei einer ihrer Schönheitsoperationen da sitzt und gerade gestrafft wird. Also dieses absurde Bild von dem extrem bizarr gestrafften Gesicht, das so fast schon unmenschlich wirkt, auf jeden Fall so einen Uncanny Valley-Effekt hat. Und ich habe dieses Bild gesehen, habe gelesen, Brazil Science Fiction, und dachte, geil. Das sieht total krass aus, den muss ich sehen. Absolut. Das ist aber auch das Bild, was immer verwendet wird, um das zu bewerben. Was immer verwendet wird. Ja. Und es hat ja eigentlich keine große Relevanz für die Hauptgeschichte. Nee. Auf jeden Fall habe ich ihn dann geguckt und ich fand ihn verstörend, weil er vom Pacing und von der Atmosphäre und so komplett anders war als das, was ich erwartet hätte. Ich habe einfach einen spaßigen Science-Fiction-Action-Film erwartet. Ja. Wahrscheinlich sowas wie Zurück in die Zukunft 2 oder meinetwegen die Klapperschlange oder so. Und dann war das. Und ich war so, okay. Und dann zum zweiten Mal habe ich ihn geguckt, da war ich wahrscheinlich Anfang 20. Und dann war es halt einfach so, es ist so ein typischer Kanonfilm. Mm, wenn Listen auftauchen, was sind die besten Science-Fiction-Filme, was sind die besten Dystopien, steht er weit oben. Und dann habe ich ihn natürlich mit ganz anderen Augen geguckt. Und ich muss sagen, damals war ich dann auch schon Gilliam-Fan. Also ich mochte auch die alten Filme von Terry Gilliam, die er da vorgedreht hat. Also sowohl Jabberwocky als auch Time Bandits. Ja. Großartige Filme. Und ich würde vielleicht sogar eine kontroverse Position stark machen, dass Time Bandits der bessere Film ist als dieser hier. Echt? Wirklich? Ich glaube, Time Bandits, wenn ich so drüber nachdenke, ist mein absoluter Lieblingsfilm von Terry Gilliam. Okay. Also ich bin sowieso Fan eher vom frühen Terry Gilliam. Mm, also auch lieber das hier als das, was er in den 90ern gemacht hat, obwohl er in der Zeit auch noch großartige Filme gemacht hat und auch in den 2000ern. Es ist für mich so ein Terry Gilliam-Destillat, weil es alles das, was diesen Regisseuren auszeichnet, auf den Punkt bringt. Diese Mischung aus bizarrem Humor und wirklich düsterer, abgefuckter Erzählung. Aber dieser Größenwahn kommt bei Time Bandits noch nicht ganz so durch. Genau, das Destillat ist Brazil. Genau, bei Time Bandits. Ach so. Time Bandits, Brazil ist Time Bandits auf Steroids. Ja, absolut. Es ist so alles, es ist das, was Terry Gilliam auszeichnet. Genau, Größenwahn ist ein ganz wichtiges Stichwort. Bizarrer Humor, großer Pathos, eine etwas verworren erzählte Geschichte mit sehr viel Subtext, sehr vielen Symbolen, sehr viel Symbolismus. Mhm. Und trotzdem aber verspielt und so verspielt, dass er nie zu intellektuell artsy wirkt. Mm. Aber da können wir vielleicht hinkommen, weil die Frage ist, ich gehe davon aus, dass viele, die diesen Film schauen, auch wie vielleicht jetzt zum ersten Mal schauen, genau das so empfinden, dass der Film vielleicht ein bisschen zu artsy ist, dass er vielleicht ein bisschen zu akademisch, intellektualistisch ist. Hm. So ein bisschen vielleicht ein versnobter Film, ne? Ja, wobei ich sagen muss, dass der so viel Action hat, dass das über alles hinwegtäuscht, was so an intellektualisiertem Unterbau drunter ist. Habe ich so das Gefühl, jetzt beim Gucken, ich war die ganze Zeit nur geflasht und von einem zum nächsten gestürzt. Es ist schon krass. Und er hat ein Pacing, obwohl er fühlt sich nicht wie so ein Tom Cruise Actionfilm an, ne? Also vom Pacing her. Er wirkt schon ein bisschen langsamer erzählt, aber es stimmt eigentlich nicht. Eigentlich rennt er wirklich durch diesen Film durch, habe ich das Gefühl. Der Film ist halt auch ein Monstrum, ne? Er geht über 2 Stunden. Ja. Und er hat viel zu erzählen und ich glaube, er wollte noch mehr erzählen. Viel, viel. Und die Action ist halt auch oft, also ja, es gibt sehr viel Action, aber die Action folgt natürlich auch diesem Prinzip, dass sie oft bizarr ist und dass sie auch oft so ins Leere läuft. Man sich fragt, was was ist der Sinn gerade? Wo will mich das hintragen? Also ja. Dinge, die passieren, nicht nur in der Action, die einem das Gefühl geben, die Story ist alles andere als Straight Edson. Ja. Die schlägt die ganze Zeit Flanken, die spielt auch mit Finden, die veralbert auch das Publikum so ein bisschen. Ja. Bestes Beispiel, dieser Subplot um den Tuttle, der ja eigentlich ein Teil des Mainplots ist. Ja. Der kriegt ja noch diesen Subplot aufgespielt, dass er halt bei Sam zu Besuch kommt und dessen Heizung repariert, obwohl das nur die Ministerien dürfen, obwohl das nur die staatliche Heizungsgesellschaft machen darf. Central Service. Und es ist halt einfach so ein irrer Zufall, wo man denkt, okay, er erforscht gerade, beziehungsweise er versucht das gerade wieder gerade zu biegen, was da schiefgelaufen ist, dass der Falsche verhaftet wurde und das sollte eigentlich dieser Tuttle sein. Mhm. Und ausgerechnet jetzt taucht dieser Tuttle in seiner Wohnung auf und repariert das, obwohl es ist einfach so ein komischer Zufall. Aber es ist ein guter Punkt, ist ein spannender Punkt, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Film es schafft, von einem ins nächste zu gehen, so dass sich wie im Leben sich die Ereignisse gegenseitig die Klinke in die Hand geben, so dass man nicht das Gefühl hat, man wohnt einem zu sehr konstruierten Ding bei, sondern man hat irgendwie das Gefühl, wie das Leben eben auch. Manchmal gibt es hier so eine Side-Story, die aufgemacht wird, die hat irgendwie was damit zu tun, aber man ist es nicht sofort ersichtlich, warum oder was. Und es gibt so Zufällige wie mit dem Tuttle und mit dem Battle. Irgendwie ergibt sich ja trotzdem ein Gesamtbild, wo man am Ende sagen möchte, man hätte nicht wirklich was wegnehmen wollen. Nein, auf keinen Fall. Also es ist auch nichts dabei, wo man sagt, das ist eine Side-Story gewesen, es war so ein Abschweifer, den hätte er sich auch sparen können. Sondern ich finde, die Art und Weise, wie das erzählt wird, bringt einem das Gefühl von irgendwie wird hier noch nebenbei was erzählt. Aber am Ende ist es trotzdem wesentlich und wichtig. Natürlich. Der Film macht halt Worldbuilding. Ja. Und alles, was er zeigt, ist irgendwie Teil dieser Welt, die er aufbaut und vor allem eben Teil dieses komplett absurden Systems. Hm. Dazu gehört dann auch zum Beispiel, dass die Arbeiter sich heimlich Filme angucken. Die fleißigen Ministerialarbeiter schauen sich heimlich einen Film an, wenn der Chef nicht da ist. Und dann haben wir immer diesen absurden Moment, wo der Chef in seinem Büro sitzt und dann ist dieser pathetische Score vom aktuell laufenden Film zu hören. Und zum Beispiel läuft dann Casablanca im Hintergrund. Ja. Während er sich mit einem Mitarbeiter, in dem Fall dann Sam, unterhält, dann guckt er manchmal so ganz nervös zur Tür raus, gucken sie wieder heimlich und stellt dann fest, dass sie einfach ihrer Arbeit nachgehen, weil sie blitzschnell umschalten von diesem Filmgenuss zu jetzt machen wir wieder unsere Arbeit. Und es wird auch echt albern, weil er wirklich am Anfang so diesen typischen Moment von, ich mache die Tür vorsichtig zu, ich reiße sie wieder auf, um zu gucken, ob sie arbeiten oder diesen scheiß Film gucken. Und das ist so Kasperle-Theater streckenweise. Aber es ist auf eine würdevolle Art und Weise gemacht, dass du nicht wirklich abrutschst in dieses Slapstick-Ding. Der Monty-Python-Humor lässt sich da noch so ein bisschen erblicken. Ja. Wobei Brazil tatsächlich der erste Film von Gilliam ist, wo das Pythoneske fast komplett verschwindet. Ja, sowohl bei Jabberwocky ganz stark, als auch bei Time Bandits gibt es noch diese Python-Momente. Ja. Und zwar Episoden, die wirklich groß und lange auf diesem bizarren, surrealen Witz von seiner ehemaligen Truppe abzielen. Und bei Brazil ist es sehr, sehr, sehr runtergefahren. Mhm. Also Michael Palin spielt noch mit. Ja, auch ganz anders als man ihn sonst kennt. Ne? Und Terry Gilliam hat gesagt, er hat echt versucht, ihm irgendwie einzubläuen, dass er nicht einer seiner 1000 satirischen Varianten von irgendwelchen Figuren spielen soll, sondern eigentlich mehr oder weniger sich selbst. Ja. Und das ist ihm sehr schwer gefallen. Aber ich finde, er hat es gut gemacht. Ja, es ist tatsächlich, er hat es geschafft, einen eigentlich durch und durch unsympathischen Charakter. Ich meine, es ist ein Folterer und Mörder, der sich nicht an seine Töchter erinnern kann und der auch keine Hemmungen davor hat, seinen besten Freund, unseren Protagonisten zu quälen. Ja. Aber trotzdem schafft er es, ihm eine gewisse Menschlichkeit und sogar eine gewisse Würde zu geben. Ja. Wir haben das Gefühl, wir verstehen diesen Charakter, der sich irgendwie auch auf eine andere Art als Sam aufgegeben hat in diesem System und ihm jetzt das macht, was von ihm erwartet wird und das System auch für sich nutzt. Und das ist plausibel. Ja. Ich finde, der Chef zum Beispiel, Kurtzman, unser deutscher Chef, Der von Ian Holm gespielt wird. Der wird von Ian Holm gespielt und man hat manchmal das Gefühl, den hätte er eigentlich ganz gerne mit John Cleese besetzt, weil er von der Art her, wie er agiert, dieses sehr steife, das stimmt und förmliche vielleicht. Und dann gleichzeitig aber so hypernervöse. Mhm. Ne? Er ist ja immer unglaublich nervös, wenn irgendwas schief geht. Oh mein Gott, jetzt wird irgendjemand Ärger kriegen. Ja. Ich könnte mir total gut John Cleese in dieser Rolle vorstellen. Ja, das stimmt. Das stimmt vielleicht. Das ist vielleicht ein bisschen wie Woody Allen in den Filmen, wo er schon selbst nicht mehr mitspielt, trotzdem eine Figur sich Woody Allen spielen lässt. Ja. Und man sofort merkt, wer Woody Allen sein soll. Aber hier ist es nicht ganz so schlimm und nicht so ganz so doll und tut dem Ganzen auch keinen Abbruch, weil ich finde, dass Ian Holm eine ganz eigene, gute Variante daraus macht und das wirklich sehr, sehr gut spielt, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn es ein kleines bisschen comichaft übersteigert ist, weil kein Chef hat so viel, also der wird nicht Chef, wenn der so eine Angst davor hat, dass irgendwas auch nur im geringsten schief läuft. Oh nein, sie hat kein Bankkonto. Wir sind alle doomed. Ja. Was ist das denn? Das ist kein Chef. Aber ich finde es super trotzdem. Wo wir gerade bei der Besetzung sind, Jonathan Pryce als unser Protagonist. Einfach großartig. Wirklich toll. Er spielt das fantastisch. Er spielt diese Mischung aus Resignation und gleichzeitig diesem Verträumten. Aber er ist trotzdem ein Rädchen im System. Er ist kein Held. Ja, genau. Er ist eher ein Träumer, aber er taugt auch nicht wirklich zum Helden. Ja, und ich finde, dass nun hat Jonathan Pryce das irgendwie selber drin in sich, in seinem Charakter, wie er so ist, als Schauspieler, habe ich so das Gefühl, als Mensch, dass er so eine Introvertiertheit und so eine leichte Nerdiness und so eine leichte nervöse Ader mit sich bringt, die dieser Figur einfach steht, wo man sofort das Gefühl hat, das ist eine verträumte Figur, obwohl man gar nicht erzählen muss, dass es eine verträumte Figur ist. Man guckt ihn an und wie er spielt und man hat das Gefühl, okay, der hat sein eigenes Ding am Laufen. Und Terry Gilliam hatte ihn ja von Anfang an als Schauspieler im Kopf, nur war er da schon noch Anfang 20, Mitte 20 und sollte einen Mitte 20-Jährigen spielen, aber als das Skript fertig war und dann wirklich es zum Drehen kam, war halt Jonathan Pryce schon 37 und dann haben sie einfach die Rolle geändert ein bisschen. Was ich wirklich klasse finde, nicht nur was das Spiel von Pryce betrifft, sondern auch die Rolle im Allgemeinen, ich habe das Gefühl, Gilliam treibt mit dieser Hauptfigur so ein bisschen sein Schabernack mit dem Publikum. Er präsentiert uns eigentlich so eine Figur, die für alle Klischees taugt. Wir haben hier unseren Helden, der im System gefangen ist und dann irgendwie seine Möglichkeit zum Ausbruch findet, diese wahrnimmt und revolutionär voranschreitet. Das unterminiert ja diese Figur komplett, weil er zum einen, er hat so eine klassische innere Exilfigur eigentlich, weil er will in dem System ja nicht aufsteigen. Das heißt, man merkt, es gibt schon irgendwie, es gibt Reibungspunkte zwischen ihm und dem System. Und gleichzeitig gehört er zu den am besten funktionierenden Rädern in diesem System. Ja. Weil er ist der die Probleme fixt für das Ministerium. Mhm. Und zwar mit einer brutalen Kälte, auch wenn er das nicht will. Mhm. Wenn er, was die Story dann in Gang setzt, zu der Witwe fährt von dem Battle, der umgebracht wurde, und ihr diese Rückzahlung gibt, dann ist er zwar man merkt, dass er so ein bisschen angekratzt ist davon, dass sie sagt, naja, ihr habt ihn umgebracht, oder? Ja. Aber gleichzeitig zieht er einfach mal sein Programm durch, ne? Aber man merkt, in welche Bedrängnis er ist, ne? Ja. Er kann damit nicht umgehen und weiß überhaupt nicht, was er machen soll und wie er dann mit ihr reden soll und das irgendwie, er hat emotional keine Werkzeuge dafür. Ja. Aber wer hätte das schon, ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, der ist irgendwie besonders kalt oder sowas, sondern er ist einfach unfähig, wie jeder andere auch, mit so einer Situation umzugehen. Also er ist unfähig, aber er ist vor allem auch effizient in dem, was er tut, weil er hat die Lösung parat und er sagt, ey, ich fahre jetzt zu ihr mit dem Scheck, damit das geklärt wird und damit wir das ganze Ding erledigt haben. Und die Momente, in denen er dann zum Revoluzer wird, die fallen ihm ja eher so ein bisschen zu. Also wir kommen gleich noch zu der Liebesgeschichte, aber zum Beispiel dieses Ding mit dem Tuttle, der bei ihm dann ist und anfängt zu reparieren. Er will das ja zuerst gar nicht so. Man hat das Gefühl, er stolpert eher so ein bisschen in diese Subversionsrolle rein, obwohl er das gar nicht ist. Er hatte irgendwie eine Form von Loyalität plötzlich dem Tuttle gegenüber, weil der ihm irgendwie hilft, obwohl er irgendwie Terrorist in seinen Augen zumindest noch Terrorist ist, der irgendwie das System umstürzt und ein Verbrecher. Und das finde ich auch spannend. Und ich finde auch, dass die Figur von Terry Gilliam gut geschrieben ist, weil die nicht nur, wozu man neigen könnte, den Loser am Schreibtisch macht, sondern der kann wirklich was am Schreibtisch. Und er ist ja auch wirklich hoch angesehen. Sein Chef sagt ja, oh Gott, wenn du jetzt befördert wirst. Mhm, dann habe ich ein Problem. Ja, und er wird zwar hauptsächlich befördert, weil seine Mutter da so an den Schräubchen dreht. Mhm. Aber, also dieses klassische Nepotismen-Ding, er ist privilegiert. Ne? Er gehört zu den Profiteuren des Systems. Mhm. Auch wenn die Wohnung, in der er lebt, total abgefuckt ist. Das ist unglaublich. Er kann eigentlich alles erreichen, was er will. Er hat einen Freund, der bei der Informationsbeschaffung ist. Er hat eine Mutter, die Kontakt zu den höchsten Kreisen hat. Offensichtlich steckt da auch Geld in der Familie, weil irgendwie muss sie sich ja diese ganzen Schönheits-OPs leisten können, die sie nach und nach jünger werden lassen. Also er ist durch und durch Profiteur des Systems und privilegiert. Ja, was ihn auch irgendwie ein bisschen naiv macht, ne? Er hat sich nie bemühen müssen um bestimmte Dinge, um diese Position oder irgendwelche. Der ist zwar gut darin, so, ne? Aber es ist nicht so. Man merkt ihm das auch an, weswegen er sich diese Träume im Grunde auch leisten kann. Diese naiven Träume, in denen er dann gefangen ist, in denen er als strahlende Rüstung tragender, fliegender Held diese Frau aus diesem Käfig befreien will in diesem Traum. Was ist denn das für eine Traumsequenz? Ist das nicht ein fantastischer Kontrast zu diesem bizarren Ambiente, was in der ganzen Welt stattfindet, das Gilliam aufbaut? Und dann kommen wir zu diesen Träumen und dann ist es purer Kitsch. Es ist unglaublich. Aber du akzeptierst das einfach aus dem Grund, weil du weißt, es ist so ironisch durchsetzt. Ja, absolut. Wir haben hier nicht die großen fesselnden Träume eines pathetischen Helden, sondern wir haben hier einfach die kitschigen Fantasien eines Sesselpupsers. Ja, genau das. Das ist großartig. Und das sollte ja eigentlich am Anfang als ein Block kommen. Ne? Terry Gilliam hatte das so geschrieben, dass man diese Flugsequenzen mit auch viel mehr noch, er hatte noch viel mehr eigentlich auf dem Papier, hat dann angefangen, noch andere Sachen zu drehen, die alle weggefallen sind, weil es einfach nicht mehr passte. Und die sollten am Anfang en bloc kommen. Ja. Und dann hat er aber im Schnitt. Und I feel you, Terry Gilliam. Man merkt im Schnitt, oh, das funktioniert nicht so gut. Und irgendwie hat die Geschichte, wie ich sie erzähle, so Kapitel, die irgendwie miteinander verheiratet werden müssen. Also schneide ich doch lieber die Träume dann dazwischen. Ja. Und spannenderweise passen die Träume auch immer genau an die Stelle, auch inhaltlich, was in den Träumen passiert. Ja. Und dass das erst im Schnitt passiert sein soll, finde ich so merkwürdig, so beeindruckend, weil das alles so wahnsinnig gut zusammenpasst. Ja, also, Gott sei Dank hat er das so gemacht. Also, ja. Das Pacing hat das total kaputt gemacht, wenn wir hier so einen großen Traumblock am Anfang gehabt hätten. Das sagen wir jetzt, aber wer weiß, wie es geworden wäre, ne? Also, keine Ahnung. Und Terry Gilliam ist ja kein Anfänger, der dann im Schnitt merkt, oh, ich hätte vielleicht das drehen sollen oder das drehen sollen, sondern der sitzt auch im Interview da und sagt, das ist halt so. Du machst einen Film und merkst dann, du hast ganz viele Ideen im Kopf gehabt, aber auf Film sieht es einfach anders aus als in deinem Kopf. Ja. Das ist so. Und das geht ja auch nach 30 Jahren Filme machen noch so. Gerade bei der Optik von Gilliam ist das natürlich ganz krass, weil seine Filme haben eine sehr spezielle Optik. Ja. Und die finden wir in diesem Film auch wieder und in diesem Film auch wieder so ein bisschen on Steroids. Mhm. Also Terry Gilliam hat schon immer diese krassen Weitwinkel benutzt, ne, wo das Bild sich so krass dehnt und wo du das Gefühl hast, du bist irgendwie so ein kleiner Käfer, der sich das alles anschaut und auf den die Welt hinabstürzt. Und in den 80ern gab es die noch nicht so, ne? Also gab jetzt dann irgendwie 9, irgendwas Millimeter Objektiv ganz neu, also was so ganz krass ist, wo man klassischerweise von Fischei reden würde, wo man aber versucht hat, irgendwie so ein Weitwinkelobjektiv herzustellen, das nicht den Fischei-Effekt mitbringt. Und das war ganz neu, dieses 9, irgendwas Objektiv. Und dieses 14 Millimeter Objektiv, das er ganz viel benutzt hat, wurde auch ist auch noch nicht so alt. Und das wird bis heute manchmal an Sets als das Gilliam-Objektiv bezeichnet. Und das finde ich sehr spannend, weil der das einfach sehr viel macht. Und ich finde, es hat auch eine interessante Ästhetik. Es hat sowas Erschlagendes, finde ich. Ja, natürlich. Also man fühlt sich von dem ganzen Film beobachtet, weil die Bilder einen so in Beschlag nehmen. Als würde die Kadrage vom Fernseher aufgebrochen. Mhm, genau. Und du wirst von dieser Welt, die der Film hat, umarmt. Ja. Und das hat wirklich was Erdrückendes und auch kann man auch als anstrengend empfinden. Absolut, absolut. Es ist wie, als wenn dir die ganze Zeit jemand so 2 Zentimeter vor der Nase steht und dich anstarrt. Genau. So dieses Gefühl vermittelt. Und was tatsächlich schlimm ist, in den 90ern haben sie ja, Terry Gilliam hatte großen Einfluss auf das Science-Fiction-Kino und Fantasy-Kino der 90er. Und diese Ästhetik mit den Weitwinkeln, die wurde in den 90ern ja ganz exzessiv eingesetzt, auch bei Filmen, die nicht so bizarr waren wie Brazil. Also da hattest, es gibt unfassbar viele 90er-Fantasy-Komödien, ja, wo du diese Weitwinkel hast, aber dann eben viel, viel fischiger das Ganze, viel fischauriger. Mhm. Und wo du dann auch ganz oft denkst, oh Leute, ich sehe, dass ihr von Terry Gilliam beeinflusst seid, aber es ist nicht dasselbe, es funktioniert nicht und es ist einfach nur ermüdend und anstrengend. Mhm. In diesem Szenario passt es einfach gut. Absolut. Es ist ja diese Überwachungsthematik auch mit drin, ja, und diese Bürokratie. Ich finde dieses überhaupt, mal um den Schritt nochmal zurückzumachen, ich finde diese Idee in dieser Zeit der 80er, mit dieser Ästhetik der 40er zu spielen, mit so Humphrey Bogart, mit diesen ganzen Noir-Sachen zu spielen, auch was die Design-Sachen betrifft, dieses Art Deco-artige, was aber dann alles dreckig und runtergerockt ist, und diese Bürokratiekritik zusammenzubringen, finde ich absolut genial. Mhm. Ich weiß nicht, ich erinnere mich an nichts, was vorher so eine Melange aus diesen ganzen Dingern ist, die ich alle für sich gesehen total mag und weswegen der Film wahrscheinlich für so genau auf meinem Ding liegt. Ja. Weil Art Deco genau mein Ding ist, weil deutscher Expressionismus aus der Zeit so interessant ist für mich und ne, diese ganzen Sachen. Es ist sehr eklektisch. Also du hast die Stichwörter schon gesagt, Art Deco, deutscher Expressionismus, so ein Stück Retro-Sci-Fi. Ja, genau. Wie stellt man sich in den 40ern die Zukunft vor? Ja. Und das in den 80ern erzählt. Ja. Das ist geil. Und dann trotzdem auch so Sachen aus den 80ern mit aufgenommen. Also so sehr viel gespielt mit der Fernsehtechnik, diese Röhrenmonitore, die nackt sind. Diese Schläuche, die durch die Wand gehen und die dann noch Funken versprühen. Also es ist nicht so konsequent Retro-Sci-Fi, aber es hat diese Elemente mit drin. Absolut, Es ist wirklich eine tolle Melange. Er schafft das, alles zusammenzubringen. Und dann nächstes Stichwort, was du schon gebracht hast, so Film-Noir. Ja. Mit diesen, mit den Beamten, die in den Ministerien arbeiten, die diese schicken Mäntel anhaben und die durch die dunklen Gassen gehen und alles so ein bisschen vernebelt. Es sind sehr viele Elemente, bei denen man meinen könnte, zumindest vorher, passt das zusammen oder beißt sich das nicht gegenseitig? Ja. Und Gilliam schafft es wirklich, eine runde Welt zu erzählen damit. Mhm. Ja. Sowohl visuell als auch narrativ. Und er überlässt das nicht nur seinen Leuten, was ich auch, also viele Regisseure, die haben dann irgendwie so ein Stichwort und sagen, okay, ich möchte gern das, das und das, mach das. Aber Gilliam ist ja der Perfektionist schlechthin. Ja. Der steht ja dann wirklich da, noch am Set und sagt, Leute, das funktioniert so nicht. Wir müssen da noch mal ran. Und dann dauert ein Dreh halt nicht eine Woche, sondern zwei Wochen für eine bestimmte Sequenz, weil er einfach oft genug gesagt hat, nee, so nicht. Weil so ein Detail umgebaut werden muss, genau. Weil eine Maske geändert werden muss. Es ist so krass. Meine Güte. Ja. Ja, aber man mag ihn deswegen irgendwie vielleicht anstrengend finden, diesen Menschen. Was, also, ich habe es nicht nur einmal gehört, dass es anstrengend sein muss, mit ihm zu drehen. Aber ich mag ihn auch für diesen Perfektionismus. Total. Also es hat natürlich so ein bisschen was von diesem Kubrick oder Coppola-Wahn, wo man sich auch wirklich vorstellen kann, dass Leute am Set ganz schön leiden. Gerade wenn Gilliam sagt, das Kabel geht nicht. Mm. Wir brauchen das in Monochrom. Genau. Da muss noch was sein. Und jetzt fährst du los und besorgst mir die richtigen Kabel. Mm. Aber das Ergebnis kann sich halt sehen lassen. Also ich glaube, Gilliam ist auch jemand, dem man sehr viel Exzentrik letzten Endes verzeiht, einfach weil das Ergebnis so gewaltig ist. Ja, und er ist auch kein, er sieht nicht aus wie, also in Interviews nicht aus wie jemand, der so unreasonable eccentric ist. Also nicht, dass er das Gefühl vermittelt, ich kann jetzt exzentrisch sein, also bin ich's. Sondern es hat alles wirklich einen Grund und Hand und Fuß und das ist wichtig für ihn. Es gibt ja so Leute, wo man dann denkt, ja, sie sind jetzt in der Position und deswegen fangen sie an, Radau zu machen, ne, damit sie das Gefühl haben, hier, ich bestimme aber. Ja. Aber bei ihm ist es wirklich, es hat Hand und Fuß. Ja. Na, bei Gilliam ist auch so, Gilliam war nie in der Position, dass er Radau machen konnte. Gilliams Karriere war ja ein permanenter Kampf, nicht nur um Aufmerksamkeit, sondern vor allem um Geld. Ja. So oft, wie zu Gilliam gesagt wurde, der kriegt nie wieder Geld von einem großen Studio, Also es ist ein Wunder, dass der Mann irgendwie die 90er Jahre überlebt hat, aber in die 2000er. Ja. Ja. Weil seine Karriere ist voll von gescheiterten großen Filmprojekten. Ja. Das berühmteste ist natürlich der Don Quixote-Film, über den wir in einer anderen Episode reden. Ja. Auf jeden Fall mal reinhören, das ist ganz spannend. Den Plot leider nicht so gut finde. Den ich nicht so gut fand. Aber der hat, also wenn ihr die Geschichte davon kennt, ich gebe das Stichwort Lost in La Mancha. Das ist ein Dokumentarfilm über Terry Gilliams Versuch, Don Quixote zu verfilmen. Und das hat einfach Jahrzehnte gedauert, bis er das dann am Ende geschafft hat. Ja. Und es war ja nicht sein erster Flop, ne? Er hatte wirklich großes Budget zum Beispiel für den Münchhausen-Film gekriegt, der auch ein kompletter Flop war, der sowohl an der Kasse als auch beim Publikum, bei der Kritik durchgefallen ist. Den habe ich gar nicht gesehen dann. Und dann hat er angefangen, auch Auftragsarbeiten zu machen. Münchhausen ist ich fand den gut. Der ist besser als sein Ruf. Okay. Und er hat immer mal wieder so dazwischen so Auftragsarbeiten gemacht, sowas wie 12 Monkeys zum Beispiel, der auch ein großartiger Film ist, aber der halt tatsächlich für ein Studio gemacht wurde. Und noch krasser als Auftragsarbeit, der auch weniger gut ist, der meiner Meinung nach eigentlich so sein schlechtester Film ist, dieser Gebrüder Grimm-Film, wo so ganz den klar war. Den habe ich nicht gesehen, da habe ich den Trailer gesehen und habe gedacht, oh nein. Ja, der war auch nicht besonders gut. Das ist so ganz eindeutig eine Auftragsarbeit. Und William versucht ein bisschen seinen absurden Blick auf die Welt mit reinzubringen. Aber man merkt, er kracht da doch gegen die Vorstellung des Studios und schafft es eigentlich nicht, seine Bizarrerien so umzusetzen, wie er gerne hätte. Und das tut auch so ein bisschen weh, den zu sehen. Oh, traurig. Ja, und ich fand ja Don Quixote gar nicht so schlecht. Aber irgendwie sind die alten Filme noch mehr durchsetzt von fantasievollen, sehr absurden Sachen, die ich sehr feiere. Wie eben auch in diesem Film, du wirklich von einer Absurdität in die nächste kommst. Allein, was die an Surgery durchmacht, diese Frau, die und die beiden Freundinnen auch darüber reden und die ja auch am Ende stirbt wegen irgendwelcher Fehler in irgendwelchen. Diese Freundin seiner Mutter, die er immer mal wieder trifft zwischendurch und die immer schlimmer aussieht. Mhm. Danach, es gab ein paar Komplikationen bei der Operation, aber bald bin ich wieder auf den Beinen. Mhm. Und dann am Schluss sitzt sie im Rollstuhl und hat alles bandagiert. Ja. Und das ist eigentlich nur noch ein menschliches Frack. Und sagt trotzdem noch, ja, kein Problem, das wird schon. Oh Gott. Dann sind wir ja schon beim Inhaltlichen. Seine Mutter. Ja. Warum wird seine Mutter zur Frau seiner Träume, wenn sie jung wird? Was ist da los? Wie viel Freud müssen wir jetzt auf den Tisch legen, um das vernünftig zu interpretieren? Tja, also wenn wir böse sein wollen, dann sagen wir, dass Terry Gilliam einfach nur Lust hatte, das einmal anzupieksen und dann wieder fallen lassen, was ich fast bevorzugen würde. Oder wir müssen wirklich anfangen, dass unsere Hauptfigur Sam irgendwas mit seiner Mutter und dann hier Freud. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen mal in diese Romanze reingehen von ihm mit der Figur, die ja letzten Endes dafür sorgt, dass er überhaupt wirklich zum Revoluzer wird, nämlich die Frau, in die er sich verliebt, die Nachbarin von dem Butler mit dem Namen Jill, gespielt von Kim Christ. Ja. Also Terry Gilliam hat ja sehr viele Frauen dafür gecastet, also unter anderem Diane Keaton, glaube ich, und Dingens, wie hieß sie, ein Fisch namens Wanda. Jamie Lee Curtis und so weiter. Also es gab viele Frauen, die dafür in Frage kamen und er hat sich für sie entschieden am Ende und hat leider am Ende gesagt, dass er es bereut hat, weil sie nicht das gemacht hat, was er wollte. Und er hat sie vor allem auch deswegen genommen, weil sie bisher nur einen Film gedreht hat und damit kein Baggage mitbringt, also keine Last von anderen Filmen, wo andere Zuschauer dann da sitzen und sagen, ach, das ist doch die hat das und das gespielt und dann habe ich schon ein Bild von der Frau. Ja. Das war seine eigentliche Intention, sie zu nehmen. Und dann hat er am Ende gesagt, naja, es wäre besser gewesen, eine zu nehmen, die Erfahrung hat. Weißt du denn, was er wollte? Ich weiß nicht genau, was er wollte. Das hat er nicht gesagt. Ich weiß es nämlich auch nicht. Kannst du dir vorstellen, was er wollte? Oder wollen wir mal spekulieren, was er wollte? Ich weiß es nicht, weil ich finde sie ganz gut eigentlich. Ich finde sie auch ganz gut. Ich glaube, was mit der Figur gemacht werden soll und was meiner Meinung nach auch partiell ganz gut funktioniert, ist, dass sie, dass ein Kontrast aufgeworfen werden soll zwischen der tatsächlichen Jill und dieser die Traumfigur. Und dieser Traumfigur, die ja wirklich so eine klassische Jungfrau in Nöten ist, Damsel in Distress. Ja. Weil diese wirkliche Jill ist eine Kämpferin mit kurzen Haaren. Ja. Die im Gegensatz zu der Traumfigur, die diese langen Haare hat, diese langen, wallenblonden Haare. Ja. Und sie ist eigentlich ziemlich genervt von ihm und von seinen Liebesbekundungen. Also er hat ja auch immer so ein bisschen dieses Creepy-Stalker-Ding. Absolut. Ne? Er lässt sich nur befördern für dieses Ministerium, um ihr hinterher zu spionieren, obwohl er sie nur einmal gesehen hat und sie ihn halt an die Frau aus seinen Träumen erinnert. Ja. Und dann stalkt er sie ja ganz schön. Und interessanterweise, bevor er sie rettet, ich mache große Anführungszeichen. Ja, bitte ganz, ganz große. Kriegt er ja schon Probleme, weil er irgendwie in diesem Ministerium umherirrt und dann irgendwie nach dem Ausweis gefragt wird und den nicht zeigen kann. Und wir denken schon so, oh, was ist jetzt los? Kriegt er jetzt doch Ärger? Mhm. Und dann wird das aber alles so von der Geschichte torpediert, weil er dann eben in diese Rettungsgeschichte reinkommt, wo er sie rausholt aus dem Gebäude, weil sie auch gerade gefaftet wird, weil sie stunk macht, weil sie die Einzige ist, die wirklich sagt, ey, was ist mit diesem Buddle passiert und ich will jetzt herausfinden, was da los ist und ihr das ist nicht der Grund, warum sie verhaftet werden soll. Der Grund ist er. Er ist unten im Keller gelandet und hat irgendwelche... Weil er hinterher geforscht hat. Und flüchtet dann vor der Autorität, weil er sich nicht richtig ausweisen kann. Und dann wird im Haus der Alarm betätigt und die anderen glauben alle, dass sie diejenige ist. Genau, Aber also sie hat eigentlich gar nicht... Eigentlich hat nur er dafür gesorgt, dass sie in Probleme gerät. Wobei sie eigentlich schon... Also sie hat schon dieses Revolutionäre. Ja, natürlich. Sie ist clever genug, das ordentlich zu machen. Ja. Während er nicht clever genug ist, das ordentlich zu machen. Und dann rettet er sie, und es wird ziemlich deutlich, sie will sich gar nicht von ihm retten lassen. Und sie ist auch ziemlich genervt von ihm und er himmelt sie so an. Ja. Aber es gibt dann ja den Moment, wo sie einfach versteht, okay, wenn ich jetzt bei dem Typen bleibe, dann bin ich offensichtlich erstmal diese Probleme los, weil er sie dann ja, was es ja in diesen sehr spannenden Moment im Auto gibt, wo er sagt, nee, jetzt bleib drin und dann kommen die schon an die Tür und dann schreit er sie an und sagt so, ich bin vom Ministerium und ich nehme dich jetzt mit. Und da gibt es ja diesen Moment, wo sie kapiert, dass jetzt die Möglichkeit ist, zu fliehen. Ja. Aber die Figur, das Verhältnis zwischen den beiden bleibt trotzdem bis zu einem gewissen Moment. Und darüber wird noch zu reden sein. Unbedingt noch reden. Bleibt es ein sehr ambivalentes. Ja. Und zwar haben wir wirklich diese Romantisierung von seiner Seite, die einfach so dieses Traumwelt auf die Realität überstülpt. Und ihre eigenen Ideologien, ihre eigenen Pläne auf der anderen Seite, die ihn nicht mit einschließen. Er ist eher ein Klotz am Bein. Ja, genau. Ich finde ein kleines bisschen, dass in der Frauenfigur die Probleme mit Terry Gilliam langsam hochkommen. Weil Terry Gilliam fand ich immer nicht die besten Frauenfiguren und die besten Beziehungsdinger herstellen konnte. Wenn ich das jetzt richtig erinnere aus dem, was ich so im Kopf habe an Terry Gilliam-Filmen. Wenn man tief reingeht in die Terry Gilliam-Filme, kann man ohne Probleme einen großen Anteil an Misogynie in seine Frauenrollen hineininterpretieren. Ja. So angefangen bei der Frau in Jabberwocky, die nur Interesse am Geld hat und die nur mit unserem Helden zusammen sein will, wenn er ein Held ist und wenn er reich ist. Mhm. Über die hysterischen, und ich weiß, das ist ein schreckliches Wort, ein anachronistisches Wort, ich benutze es sehr bewusst, weil genauso stellt Terry Gilliam sie da, über die hysterischen Frauenrollen in Time Bandits, die immer kreischen, immer um Hilfe schreien. Ja. Bis hin zu einfach, seine Filme sind ja auch so ein bisschen Dude-Movies, ne? Ja. Er hat eigentlich, seine Filme haben eigentlich keine starken Frauen. 12 Monkeys ist... Ja, das sind Dudes. Da gibt's die Psychologin, die ihm hilft, aber sie ist halt auch eher so am Rande. Die Frauenrolle haben alle Funktionen. Genau, Funktionen. Und das ist halt das Ding auch in diesem Teil, habe ich den Eindruck. Ich würde sagen, bei Brazil ist es ein bisschen anders, weil es die Frauenrolle... Und das, glaube ich, ist das, was er vielleicht vorhatte. Ja. Was aber, wo ich zumindest das Gefühl habe, dass der Film es vorhat und es nicht 100% hinkriegt. Ja. Es könnte stärker sein, dass sie, Jill, vor allem dazu dient, den Kontrast aufzuzeigen zwischen dieser männlichen Fantasie. Ja. Ich habe hier meine Damsel in Distress, die rette ich, und der Realität, dass die Damsel in Distress eigentlich die ist, die alles im ihn Griff retten sollte. Ja. Aber das haben sie halt nicht durchgezogen. Das ist halt das Ding. Ja. Man kann es in den Film reininterpretieren, wenn man will. Und dann muss man sich ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Das mache ich jetzt schon. Ich bringe ein bisschen vor in der Handlung. Okay. Ich finde es fantastisch an diesem Film, dass die Grenzen zwischen Traum und Realität immer so ein bisschen nebulös sind. Mhm. Und man kann durchaus ein ganz kurzer Sprung zum Ende. Das Ende endet damit, dass er auf dem Folterstuhl ist und gefoltert wird. Und wir wissen, dass zumindest dass der Finale, die finale Erlösung, die gezeigt wurde, wo er von Tuttle gerettet wird und seine Freundin wieder lebt, die vorher gestorben ist, dass das alles nur ein Traumwelt, in die er geflohen ist. Ja. Ich glaube, man kann den Beginn dieser Traumwelt im Film an sehr vielen Stellen verorten. Kann man an sehr vielen Stellen. Der Film bietet aber doch deutliche Sachen an. Der Film bietet einem natürlich diesen einen Moment an, wenn er zusammen mit ihr verhaftet wird. Ja. Aber davor ist diese Liebesszene, wo sie diese Perücke trägt, mit der sie sich eigentlich verkleiden will, um nicht erkannt zu werden. Und dann sieht sie genauso aus wie das Wesen aus seinen Träumen. Und dann verbringen sie auch tatsächlich eine Nacht zusammen. Mhm. Ich finde, das ist auch schon absolut Traum. Ja, natürlich. Vom ganzen Look und Feel. Ja. Überhaupt dieser Moment, wenn er auf sie stößt, wenn er sie rettet, wenn sie bei ihm im Auto sitzt, selbst das hat schon sowas Traumhaftes. Ja. Ich glaube, man kann diesem Film, und natürlich, wir sind hier im Bereich der Überinterpretation. Ja. Man kann diesem Film sagen, hey, er setzt den Beginn des Traumes, dieser Erlösungsfantasie, zum Beispiel an den Punkt, wenn er das erste Mal im Ministerium Ärger kriegt, weil er keinen Ausweis hat. Weil wir wissen, dieses System funktioniert so, dass du durch die kleinste Unaufmerksamkeit Opfer vom System werden kannst. Da wird dein Name vertauscht und hast ein Problem. Ja. Und dann wirst du getötet, dann wirst du zu Tode gefoltert. Ja. Du hast keinen Ausweis dabei. Du wirst zu Tode gefoltert. Ja. Ist durchaus denkbar. Und ich glaube, das ist eine mögliche Interpretation, dass er da schon beginnt zu träumen, dass die gesamte Handlung bereits der Traum ist. Und du weißt, ich bin kein Fan von alles war ein Traum. Ja, ja. Aber das ist das Tolle an diesem Film, deswegen will ich das auch so offen lassen. Man kann hier sehr viele Punkte für den Einsatz des Traumes setzen. Das stimmt. Der Einsatz des Traumes könnte auch sein, er hat den Tuttle, der hat gerade seine Wohnung repariert, es kommen diese beiden Handwerker und die bemerken den Tuttle und er wird festgenommen. Er landet im Folterkeller, weil er einen Terroristen Unterschlupf gegeben hat. Dann setzt der Traum schon da ein. Und es ist gar nicht so wichtig zu sagen, natürlich ist am offensichtlichsten dieser Moment, wenn sie beide verhaftet werden, dass da der Traum einsetzt. Ja, aber diese Ambiguität des Films, der Traum könnte jederzeit da sein, die finde ich sehr spannend. Das stimmt. Und ich würde zur Ehrenrettung des Films an manchen Stellen, obwohl der Film keine Ehrenrettung braucht, weil er einfach großartig ist, aber eben so ein paar Schwächen könnte man ein bisschen ausmerzen oder abmildern, indem man den Traum wirklich früher einsetzt, weil dann nämlich die Geschichte mit der Frau ein bisschen gerettet wird, weil das dann nicht mehr ganz so die Fantasie des Regisseurs, sondern die Fantasie der Hauptfigur ist. Ja. Ihr Verhalten ist halt auch nicht so plausibel, dass sie sich so krass dieser Romanze plötzlich hingibt. Und zwar ist es von 0 auf 100. Absolut, und das ist total krass. Die ganze Zeit genervt von ihm und dann plötzlich bam. Ja, insofern natürlich. Okay, der Traum fängt also früher an. Der Traum kann früher anfangen. Und weil eben auch der Traum, das ist ja das, was der Film eigentlich erzählt, Terry Gilliam hat gesagt, sein Film hat ein Happy End. Der Traum ist die Möglichkeit zu fliehen, die Möglichkeit aus diesem System zu entkommen. Und was hier uns hier präsentiert wird, ist ja auch ein System, aus dem du mit allen möglichen Mitteln entkommen willst. Das ist ja auch ein wichtiges Thema für ihn gewesen, weil das ist die Idee gewesen, die überhaupt zum Film geführt hat. Ja. Sein Gedanke war ja ganz am Anfang, bevor irgendwas stand vom Film, wie schaffe ich es, wie müsste die Geschichte aussehen, dass am Ende steht, dass jemand in seiner Fantasie besser dran ist als in der Realität. Ja. Und dann entspinnt sich der ganze Film in seinem Kopf. Das finde ich einen interessanten Gedanken und einen interessanten Ansatzpunkt, überhaupt auf einen Film zu kommen und einen Film zu entwickeln. Und wenn ihm das so wichtig war, dann ist natürlich die Möglichkeit mit den verschiedenen Einsätzen, wann kann der Traum einsetzen und was ist Traum und was ist Wirklichkeit, damit spielt er ja sowieso die ganze Zeit, es ist spannend und ist nicht völlig abwegig, ne, das in verschiedenen Stadien zu interpretieren. Ich glaube, damit kommen wir zu dem großen Hauptthema des Films. Natürlich dieses System, das er hier entwirft. Weil alles, was der Film macht, ist natürlich uns irgendwie eine Art von Überwachungsstaat zu erzählen. Angelehnt an 84, ganz klar. Ganz klar, obwohl er das nie gelesen hat. Obwohl er es nie gelesen hat. 1984 ist so ein Ding, darauf beruft sich ja auch wirklich jeder. Ne? Die Linken genauso wie die Rechten, das ist so universell mimetisch geworden, dass wirklich jeder sagen kann, oh, wir müssen aufpassen, dass uns die Republikaner nicht ein neues 1984 besorgen, die Grünen nicht ein neues 1984 besorgen, die SPD, die whoever. Ja, du kannst mit einer Warnung vor einem George Orwell-Überwachungsstaat kannst du gegen jede politische Partei wettern. Absolut. Er nimmt diese Ideen natürlich auf. Aber er erzählt schon so ein eigenes System, das auch so seine absurden Nebenhandlungen hat. Es bleibt auch sehr unklar, ob wir uns hier in einer Art kapitalistischem System befinden. Weil es gibt ja die Elite, die viel Geld haben für ihre Schönheitsoperationen und so. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt offensichtlich auch die armen Menschen. Wobei auch die Elite, wozu ja auch unser Sam zählt, in so einem riesigen Wohnkomplex wohnt, so ganz anonym und ganz karg, irgendwie, weiß ich nicht. Und es gibt, das Krasse ist, es gibt keine Berufe außer dieser staatlichen Arbeit. Das ist halt das, was so ein bisschen gegen kapitalistisches System spricht, dass du hier eine Gesellschaft hast, in der anscheinend alle für den Staat arbeiten und die einzigen, die nicht für den Staat arbeiten, sind Terroristen. Ja. Weil alles ist, also das ist ein höchst effizientes System, weil alles irgendwie diesem Staat untergeordnet ist. Ja. Und offensichtlich bist du entweder Beamter oder Terrorist. Also würdest du auch die Reparatur von dem Air-Conditioning-Ding auch als Beamter? Auf jeden Fall. Okay. Das sind auf jeden Fall staatliche Arbeiter. Mhm. Und der Tuttle ist ein Terrorist, weil er ein Freelancer ist. Ja, genau. Weil er nicht in diesem System arbeitet. Stimmt. Das ist eine Art von Terrorismus. Ja. Und ganz unabhängig von der Frage, was für ein Wirtschaftssystem wir denn haben, ist es natürlich ein total spannendes Konstrukt. So eine Gesellschaft, die so gut als großes Uhrwerk gebaut ist, dass die Zahnräder wirklich komplett ineinander greifen und es nur noch Zahnräder gibt. Also eigentlich dieses Leviathan-Ding. Also die Gesellschaft ist ein riesiges Monster und alle sind irgendwie ein Körperteil von diesem Monster. Aber das Krasse ist ja, dass er das ja die ganze Zeit von Anfang, also die erste Szene schon mit dieser Fliege, die da reinfällt, ne? Es ist ein dysfunktionales System. Ja. Das heißt, von einem Uhrwerk kannst du ja schon fast nicht mehr reden, weil ein Uhrwerk ja wirklich ineinander greift, wäre das ja schon nicht mehr ineinander greift. Wenn die ganzen Rohre, die überall rumhängen, wo du denkst, okay, wenn da auch nur irgendwo ein Loch ist, ist alles im Arsch. Aber dysfunktional ist relativ, ne? Ich meine, dass der Käfer in der Schreibmaschine landet, macht dem System nicht viel aus. Also es gibt halt Kollateralschäden, ja, ne? Aber stimmt, die Menschen sind ja auch entbehrlich. Die Menschen sind nicht wichtig für das System. Also das System an sich habe ich ja mehr so, das macht sich sehr deutlich in der Szene, wo sie versuchen, den Airconditioner zu reparieren, als Tier begriffen, als eigenes Lebewesen, als Tier. Weil die machen diese Wände da auf, da kommen dir die ganzen Organe quasi entgegen, also die ganzen Rohre und die ganzen Schläuche und so. Und dann hast du so ein pumpendes Teil, das aussieht wie so ein Herz. Ja. Dieser Blasebalg, der da drin total ist. Und das ist halt so ein Herz für sich. Ja. Und dann hast du irgendwie das Gefühl, okay, da haben sie ein Monster geschaffen, das für sich lebt. Ja. Das ist ja auch tatsächlich dieser Leviathan-Mythos, der so ziemlich bekannt ist. Also Leviathan, dieses eigentlich Seeungeheuer aus der jüdischen Mythologie, das dann von Thomas Hobbes zu Beginn der Neuzeit als Metapher für einen großen Staat genommen wurde, wo gesagt wurde, eigentlich sollte der Staat unbezwingbar sein wie so ein Monster. Mhm. Und ein Teil dieses Monsters ist dann halt eben, dass alle Menschen irgendwie ein Teil dieses Monstrums sind und so eine körperliche Funktion wahrnehmen. Und es gibt dann die Hände und die Beine und so weiter. Ja. Und du bist halt auch irgendwie nur Teil dieses Monsters. Dann hast du den perfekten Staat. Mhm. Und ja, genau, wenn die Rohre aus der Wand kommen, hast du dieses Monströse wirklich umgesetzt. Ja. Ich glaube halt, es funktioniert ja alles. Und wenn Menschen sterben, ist auch nicht so schlimm. Das ist Teil des Systems. Ich finde diese Szene unglaublich stark, wenn er mit seiner Mutter im Restaurant sitzt. Mhm. Und dann findet ein Terrorakt statt, direkt vor ihren Augen. Und sie essen weiter. Und dann kommt der Chef vom Restaurant, entschuldigt sich bei ihnen, sagt, ach, sowas ist bei uns noch nie passiert. Und neben ihnen liegen Leute auf dem Boden und bluten und schreien. Mhm. Und dann wird am Schluss noch so ein Paravent hingestellt, damit sie das Leid nicht mit ansehen müssen. Es ist unglaublich. Ich finde es krass, es ist wirklich eine krasse Szene. Und das ist, die Anschläge kommen ja immer wieder vor, aber das ist natürlich so eine zentrale Szene, wo das einmal so richtig offensichtlich gezeigt wird. Das ist einfach so Alltag ist und das ist einfach, dass sie sagen, sorry, wir stellen jetzt was dazwischen, damit ihr es nicht sehen müsst, aber esst ruhig weiter und irgendwie die eine dann noch so ein bisschen sich aufregt und sagt, ihr im Ministerium, macht doch mal was gegen diese ganzen Terroristen. Also wirklich. Und er entgegnet dann das ganz so trocken. Ich hab Mittagspause. Ja, ich habe Mittagspause, genau. Das ist total krass. Diese Terroristen kriegen kein Gesicht in dem Film. Überhaupt nicht, nein. Tuttle, der einzige Terrorist, den wir kennenlernen, ist Tuttle. Und dessen Terrorakt ist es eben nicht, was kaputt zu machen, sondern was zu reparieren. Ja. Was total schön ist. Ich wollte dir erst als Top 3 eigentlich aufgeben, aber ich hatte nicht die Zeit, das zu recherchieren. Das ist ein großes Ding. Filme, in denen man sagt, was, der spielt damit? Tuttle! Robert De Niro! Es ist unglaublich, Robert De Niro. Und Robert De Niro wollte eigentlich unbedingt Jack spielen. Und dann hat aber leider Terry Gilliam das schon versprochen, an Dingens zu geben, an seinen Kompagnon aus Monty Python. Und dann hat Robert De Niro gesagt, ne, dann gebt mir irgendwas anderes. Ich will unbedingt mitspielen. Und dann haben sie ihm das gegeben, diese Rolle. Und er war wohl a pain in the ass. Ja. Set. Und er hatte voll Spaß dabei. Ne? Ja. Er hat danach gesagt, das war so toll, das hat Spaß gemacht. Jederzeit wieder. Das haben wir öfter, ne? Wir haben öfter so Filme, wo alle zu dem Darsteller sagen, ja, das war grauenhaft, mit dem arbeite ich nie wieder. Und der Darsteller sagt, ja, es war cool, es hat Spaß gemacht. Ja. Wir haben einen guten Film gedreht hier zusammen. Jederzeit wieder. Da sieht man mal, in welcher Welt Schauspieler teilweise leben. Ich kenne das ja nun auch. Man wird so von hinten bis vorne gepudert, dass man nicht mitbekommt, welche Probleme man so verursacht, weil das alle von einem fernhalten und sagen, nein, nein, mach deinen Job, ist in Ordnung, wir machen das schon. Ja, das Schlimme an Robert De Niro ist wohl, dass alle Angst vor ihm haben, weil er so ein Perfektionist auch ist. Ja, oder? Und er wollte irgendwie, Terry Gilliam hat für diesen Film ein Durchschnitt von 2-3 Takes pro Dingens gehabt, weil er einfach alles vorbereitet hat und alles immer, ne, er ist einfach sehr gut vorbereitet ans Set gekommen. Und Robert De Niro ist bestimmt auch sehr gut vorbereitet ans Set gekommen. Aber er ist einer, der muss dann unbedingt 20 Takes machen. Ja. Und eigentlich steht es dem Schauspieler gar nicht zu sagen, ich will hier 20 Takes. Ja. Aber der ist jemand, der kommt dann ans Set und sagt, wenn ich das läuft so, wie ich das will oder gar nicht. Das ist so krass. Und dann will er 20 Takes von etwas, weil er sagt, und er hat auch seinen Text nicht ordentlich gekonnt. Ja. Das war total krass. Und dann sitzt du da als Regisseur und dann denkst du, ach du Scheiße, was habe ich mir da aufschwatzen lassen? Ich wollte ihn eigentlich gar nicht. Und auch noch für so eine kleine Rolle, ne? Also ja. Ich meine, der Tuttle spielt dann, ist natürlich schon insofern wesentlich wichtig, weil gezeigt wird, wie Subversion in diesem System funktionieren kann. Aber eigentlich ist er so eine Goof-Rolle, ne? Er ist so ein Comic Relief auch ein bisschen. Wenn er so ankommt, so total verrückt und dann da so ein bisschen was rumbastelt und irgendwie an den Schrauben dreht und sagt, so, jetzt habe ich das repariert und jetzt hau ich wieder ab. Genau wie die beiden Handwerker, die eigentlich seine Arbeit machen sollten. Übrigens, zweite Rolle, wo man denkt, oh, der spielt da mit. Ja, genau. Bob Hoskins. Wie krass, meine Güte. Die Figur ist vielleicht wichtig, aber es ist jetzt nicht, also da kann man sehr viele Leute reinsetzen. Da muss man nicht so einen großen Schauspieler hinpacken. Das stimmt, in diese Tuttle-Rolle. Also ich meine, natürlich hat er das sehr gut gemacht. Ja, ne? Total. Also es ist total großartig teilweise, wie der diese Rolle spielt. Aber er hat halt statt einer Woche 2 Wochen Dreharbeiten dann draus gemacht. Was von der Planung her irgendwie echt ein Problem ist. Und er kommt echt nicht oft vor in dem Film. Ne? Also schon so, ja. Autschen. Ja. Naja, egal. Aber er ist hat eine gute Präsenz und so. Und Terry Gilliam hat auch gesagt, er war schon sehr gut dann auch. Also er hat es einfach sehr gut gemacht. Aber es muss schwierig gewesen sein. Ja. Wir waren beim System, wie dieses System funktioniert. Und du hast gemeint, es ist dysfunktional? Ja. Ich würde nochmal in den Ring werfen, das ist sehr funktional, aber es macht die Menschen natürlich innen kaputt. Es gibt ja auch diese Szene, wenn unser Protagonist das System mit seinen eigenen Mitteln schlägt, wenn nämlich diese beiden Handwerker kommen und er dann gerade von dem Tuttle erfahren hat, dass es offensichtlich so ein Formular gibt und sie dann ganz schnell fragt, um sie loszuwerden, habt ihr denn das Formular? Und dann haben wir diesen einen Handwerker, der dann steht und einen Nervenzusammenbruch hat. Ja, genau. Formular. Passierschein 38. Genau das. Und das ist krass und deswegen meine ich dysfunktional. Zum einen erzählt einem Terry Gilliam ja die ganze Zeit in fast jedem Frame, dass da ein Funken sprüht, dass da was auseinanderfällt, dass dort irgendwas nicht funktioniert. Also diese ganze Maschinerie, die da gezeigt wird, also auf der rein mechanischen Ebene, das Ding fällt auseinander. Aber das Ministerium hält es zusammen. Ja, aber Terry Gilliam will uns das ja nicht umsonst um die Ohren hauen, dass das alles auseinanderfällt, weil es eben nicht funktioniert, weil es einfach am Ende zwar durch ganz viele Schreibtischtäter irgendwie zusammengehalten wird, aber eigentlich funktioniert es nicht. Aber es ist stärker als die Menschen, die darunter leiden, dass es auseinanderfällt. Das System, also noch. Findest du, dass sich in diesem Film irgendeine Art von Revolution andeutet? Weil das, also mit jeder Explosion. Die Explosionen kommen alle von denen. Was? Das sind alles False Flags. Was? Sie jagen Terroristen wie diesen Tuttle, weil der was repariert, was er nicht reparieren darf. Aber sie jagen diese anderen Terroristen nicht. Die anderen Terroristen haben sie doch nur, um das System irgendwie stabil zu halten. Ich gehe fest davon aus, dass es im Ministerium eine Terrororganisation gibt. Wahrscheinlich gibt es sogar einen Namen dafür, Ministerium für Terroranschläge. Oh Gott. Und dass die dafür verantwortlich sind, hin und wieder mal Bomben zu zünden. Weil die so casual da reinkommen und weil die eine Möglichkeit geben, die Nachrichten zu füllen, weil das machen sie letzten Endes, ne, dass ein Nachrichtensprecher sagen kann, diese Terroranschläge kommen von Leuten, die nicht kapiert haben, dass sie längst verloren haben und dass wir eigentlich die Sieger sind. Und der einzige wirkliche Terror, der von außerhalb kommt, sind halt Leute, die als Freelancer arbeiten, ja, aber die außerhalb dieses Systems arbeiten. Aber wie sinnlos ist das denn, wenn ich jetzt nach Nordkorea gucke oder so? Südkorea? Moment. Nordkorea sind Nordkorea. Nicht durcheinander werfen. Südkorea gut, Nordkorea böse. Also, wenn ich nach Nordkorea gucke, die haben ja keinen. Die sagen alle einfach immer nur ihren Leuten, alles ist schick, wir sind das bessere System und keiner ist dagegen. Corona ist besiegt. Genau. Also, weißt du, aber es funktioniert ja auch einigermaßen da innerhalb des Landes, innerhalb des Rahmens. Einigermaßen. Ne? So, im Rahmen der Möglichkeiten. Also ich glaube nicht, dass ein Staat eigene Terroranschläge braucht, um den Leuten sagen zu können, hier, die versuchen es, aber sie scheitern. Nee, ich glaube, es ist eine Art von Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Weil wenn es die Terroranschläge nicht gäbe, dann hätten die echt viele Leute auf der Straße sitzen, eine Überbevölkerung. Von diesen Ministerien und so. Ja, das würde wahrscheinlich auch noch dazu kommen. Aber vor allem hätten sie so viele Leute, die in den Ministerien dafür verantwortlich sind, aufzuräumen hinter den Terroranschlägen, die plötzlich arbeitslos wären. Das würde nicht funktionieren. Nein, das ist ein wichtiger Teil des Systems. Ja. Und selbst wenn der Staat nicht dafür verantwortlich ist, es ist trotzdem ein wichtiger Teil des Systems, dass die Terroranschläge weiter stattfinden. Apropos Terroranschläge und Oppressing State, Hitler. Okay. Diese Verwechslung, dieser Namen hat ihren Ursprung in einer Sache, die passiert ist, als Hitler seine Gegner hat umbringen lassen. Oh, ja, okay. Da gab es nämlich eine große Säuberungsmaßnahme und eine Liste von Namen. Und da gab es einen Schmidt mit DT und einen Schmidt ohne T am Ende, sondern nur D. Und den haben sie umgebracht, statt den mit DT. Mhm. Und dann hat Hitler tatsächlich jemanden hingeschickt, um ihn finanziell zu entschädigen. Also die Frau finanziell zu entschädigen dafür. Total krass. Sehr fair. Ja, absolut fair, total. Wenn ein Fehler gemacht wird, muss das korrigiert werden, ist doch klar. Wie viel ist ein Leben wert? Es ist tatsächlich krass, wie in dieses System die ganze Zeit mit Menschenleben umgeht. Also zum Beispiel, dass sie auch nicht sagen können, dass sie ihn umgebracht haben. Dass die Wörter, die da benutzt werden, die ganze Zeit completed, sagt Jack irgendwann zu dem. Also und immer, wenn gefragt wird, ihr habt ihn doch umgebracht oder was mit dem passiert, dann werden so viele verschiedene Begriffe benutzt. Mhm. Was natürlich auch so eine klassische Referenz ist. Im Nationalsozialismus hatten wir das genauso. Mhm. Da gab es ja diese unzähligen Begriffe, um letzten Endes Exekutionen zu umschreiben. Sowas wie Sonderbehandlung, was die SS gemacht hat. Ja. Das ist dann Sonderbehandlung. Ja. 10 Leute wurden der Sonderbehandlung zugeführt mit Maschinengewehren. So ungefähr als Formulierung. Und das ist in diesem Film auch so krass, in dieser Gesellschaft, dass sie so weit von der Menschlichkeit entkoppelt sind, dass der Prozess des Tötens nicht mehr, dass überhaupt nicht mehr in Worte gefasst werden kann und dass stattdessen eben diese funktionalen Begriffe gewählt werden dafür. Völlig entmenschlicht. Entmenschlicht, ja. Und dann ist es natürlich auch irgendwie logisch, wenn du sagst, und das finde ich ist eben das starke Motiv, das dieser Film dann aufmacht, dass die einzige Möglichkeit, in diesem System noch zu siegen, gegen dieses System noch zu siegen, ist eben, sich komplett dicht zu machen und zu verschwinden in dieser Form von Eskapismus, was dann eben am Schluss passiert. Sie sagen ja, also für sie ist es ja wirklich eine Niederlage, wenn er dann am Schluss in dem Folterstuhl sitzt und irgendwie so einfach leer vor sich hin starrt. Sie haben ihn verloren. Ja. Er hat gegen sie gewonnen. Irgendwie. Naja, ich bin mit Terry Gilliam nicht so richtig überein, was das Happy End betrifft, aber naja. Naja, also du würdest sagen, du bist eher auf der Seite von 20th Century Fox und Universal. Oh, ist das gemein. Oh, die Universal waren so vor allem die Bösen, ne? Universal wollte ein zuschauerfreundlicheres Ende und es ist klar, was die wollten. Die wollten, dass das nicht ein Traum ist, sondern dass wir am Schluss den Helden haben, der mit seiner Damsel entkommt. Ist das hart? Wie ist das, was für eine krasse Geschichte das auch ist, dass ihm erst, dass Terry Gilliam zu ganz krassen Mitteln greifen musste, um durchzusetzen, dass der Film in Amerika, in Europa, wurde der ganz problemlos im Original, so wie sie es geschnitten hat. Nochmal als Ehrenrettung, 20th Century Fox waren die gesagt haben, wir machen das international und die das ohne Probleme haben durchlaufen lassen, so wie Terry Gilliam es geplant hat. Universal hat dann angefangen, Stress zu machen. Und in Amerika wollten die das halt irgendwie als Happy End rausbringen, wo ich dann da sitze und denke, what the fuck, gibt es denn zwei Versionen auf der Welt? Was ist das denn für ein, also ein Happy End und ohne Happy End? Das ist doch keine, was ist das für ein Distributionskonzept? Ja. Und dann hat Terry Gilliam, das wurde gefragt, ob er irgendwo so Lehrveranstaltungen durchführen kann und hat dann gesagt, ich würde gerne Clips daraus zeigen. Und hat dann nur den ganzen Film gezeigt. Ja. Yep. Hat dann die ganze 2 Wochen lang oder sowas auf an verschiedenen Stationen diesen Film einfach gezeigt. Yep. Und dann hat ihn jemand gesehen von irgendeiner Jury, die ihn dann irgendeinen Preis gegeben haben. Ich weiß nicht mehr genau, es gibt wohl mehrere Mythen, die sich darum ranken. Und es ist ganz schwer, hier auch so ein bisschen Realität von Fiktion und vor allem von Gilliam, die weltgebrachte Fiktion zu unterscheiden. Okay. Weil Gilliam ist dann natürlich auf große Promotour gegangen mit seinem fertigen Film. Der Film war fertig. Und Universal wollte den unbedingt ein Happy End geben. Die haben auch gesagt, ey, lass uns doch Testvorführungen machen. Und dann haben sie ein zweites Schnittteam genommen. Ohne dass Terry Gilliam davon wusste. Und die haben die dran gesetzt und haben die schneiden lassen. Und es war wirklich ein großer Konflikt zwischen Studio und Regisseur, so ein ganz klassischer Konflikt. Und Gilliam ist dann wohl so proaktiv geworden und hat angefangen. Genau, es gibt diese eine Geschichte, dass er an der University von Kalifornien, dass er da dann seine Version gezeigt hat. Und dass dann, also so wie sich mir die Geschichte dargestellt hat, ich habe so das Gefühl, da ist sehr viel so Mythologie und Realität durcheinander. Ich glaube, Gilliam hat dann angefangen, an die Fachpresse so ein bisschen zu pushen, hat ein paar Freunde beim Feuilleton sitzen, hat dann gesagt, willst du nicht mal schreiben, dass das dass das doch nicht geht und so weiter. Auf jeden Fall ist dann halt irgendwann passiert, dass da Kritiker angefangen haben zu fragen, ey, wie kann das sein, dass der Film, der fertig ist, der offensichtlich gut ist, und den Preis bekommen soll, uns vorenthalten wird. Vor allem, dass er den Preis bekommt, ohne dass er veröffentlicht ist. Ja. Was völlig absurd ist. Man könnte es wirklich so als Grassroot-Bewegung, frühe Grassroot-Bewegung im kulturellen Umfeld sagen. Die haben es geschafft, das Studio, das mächtige Studio, wir reden hier immerhin von Universal, zu zwingen, den Film dann so zu veröffentlichen, wie Terry Gilliam wollte. 142 Minuten, am Schluss sitzt jemand im Folterstuhl und wurde so lange gefoltert, bis er komplett dissoziiert ist. Also Glückwunsch, großartig, dass das so gekommen ist. Ja. Aber ja, ist eine krasse Geschichte. Und du sagst, aber nochmal darauf zurückzukommen, du kannst nicht so ganz damit gehen, dass das ein Happy End ist. Naja, im Rahmen seiner Möglichkeiten ist er wahrscheinlich im besten Outcome, das er haben konnte. Also unsere Hauptfigur. So. Deswegen, also ich glaube auch, dass ein Körper ja nur deswegen dissoziiert, weil er das einfach irgendwie nicht mehr auf die Reihe kriegt und das als einzigen Ausweg sieht. Und ich sehe auch keinen wirklich besseren Ausweg. Aber es ist trotzdem bitter. Es ist bitter, ja. Und das als Happy End zu verkaufen, ist vielleicht ein bisschen viel. Das Puzzle teilweise für mich plausibel macht, zu sagen, okay, es ist rund, es ist auch ein Happy End, das funktioniert so, ist der Titel und die Herkunft des Titels. Ja, gut, okay. Aber das ist auch süß. Erzähl mal. Ja, Brazil, man guckt sich diesen Film an und fragt sich, zumindest geht es mir so, what? Warum Brazil? Der Name kommt von einem Song, Aquarela do Brasil von Ari Barroso aus dem Jahr 1939. Ein wirklich schöner, ein wirklich schönes Gitarrenlied, das so sehr melancholisch ist und gleichzeitig aber so eine optimistische Note hat. Und Terry Gilliam war wohl irgendwann mal in England am Strand. Und wie es in England am Strand ist, Das Wetter ist scheiße. Ja. Nebel, Regen, nimm was du willst. Auf jeden Fall willst du nicht in England am Strand sitzen. Ne? Das ist, wenn du Strandurlaub machst, machst du den nicht in England. Punkt. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was du meinst. Schlechtes Wetter, England, ich verstehe es nicht. Und dann saß da jemand und hat dieses Lied gehört im Radio. Mhm. Und der muss wohl total zufrieden ausgesehen haben. Ja. Und Gilliam hat den gesehen und hat die Umgebung gesehen und diesen Kontrast und hat gesagt, Mensch, das ist ja interessant. Ja. Der ist einfach glücklich, der ist happy. Ja. Der geht komplett auf in diesem Lied. Mhm. Und das ist das, was dieser Film uns auch erzählt. Wir haben eine wirklich düstere Umgebung. Ist noch ein bisschen schlimmer als Regen in England. Mhm. Wobei Regen in England schon schlimm ist. Wir haben dieses komplett dystopische, kaputte System, das sich trotzdem irgendwie zumindest meiner Meinung nach, für alle Zeit am Leben halten wird. Dass du gerade mit England verglichen hast? Ja. Hey, Brexit, Johnson, ja, okay. Was willst du mehr? Okay. Und dann haben wir diesen Typen, der eben eine Form von Eskapismus gefunden hat, die immer so eine melancholische, auch bittere, tragische Note mit sich trägt, aber trotzdem auch irgendwie sagt, hey, irgendwie ist das Leben auch schön. Trotz diesem ganzen Fuck-up. Und wenn es nicht anders geht, dann mache ich es mir halt schön. Ja, natürlich, ich finde auch, dass der Song so wahnsinnig gut reinpasst. Das ist ja dann totgeritten worden von ganz vielen Videospielen, die so düster romantisch sind oder irgendwelchen Horrorsachen wie bei American Horror Story, wo sie dann eine sehr düstere Szenerie mit so einem leichten Bossa Nova unterlegen. Das, so der Klassiker ist ja dieses Somewhere Over the Rainbow von diesem hawaiianischen Musiker unterlegt auf Zombie-Attacken oder Weltkriegsszenarien oder was auch immer. Ja. Also es ist so, es ist eigentlich eine ganz billige Art, um eine bestimmte Atmosphäre zu erzeugen, indem man einfach eben so eine Dichotomie macht zwischen Bild und Ton. Genau. Was für mich immer ganz gut funktioniert, was aber trotzdem so ein bisschen abgelutscht ist inzwischen. Ja. Was aber dieser Film durch sein Konzept, das er durchzieht, einfach sehr gut macht. Das ist gar nicht so sehr, dass man einmal eine besonders schlimme Szene, wer macht hier bei Lars von Trier, diese Oper auf diese schreckliche Szene, wo das Kind aus dem Fenster fällt. Das ist sowas, genau solche Sachen sind das. Ja. Und du denkst dann irgendwann, naja, gut, okay, so. Aber Terry Gilliam hat das ja als Konzept den ganzen Film durchgezogen. Jeder summt dieses Lied einmal. Mhm. Es kommt mal im Radio oder was. Oder es wird am Ende nochmal. Und er hat ja am Ende auch nochmal diesen Moment, wo er da so ganz einfach da sitzt und entrückt vor sich hin summt. Ja. Und auch der ganze Soundtrack, der drumherum gebastelt und gebaut wurde, ist im Grunde eine Varianz des Hauptthemas. Ja. Geoff Muldaur ist der Verantwortliche, der nochmal eine Extraversion davon gemacht hat, von diesem Song Aquarello de Brasil. Wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Und auch das Pfeifen, was irgendwann dazugekommen ist, was in diesem Lied drin ist, das ist so gut gemacht. Ich finde es ganz so toll. Es passt als Gesamtkonzept und es umgeht auch irgendwie diese Klischees. Also es ist halt nicht so, bam, wie es heutzutage sehr oft gemacht wird bei Filmen, dass du eben leichte Musik, düstere Bilder hast, sondern es ist irgendwie, es ist so eingebettet, dass du nicht das Gefühl hast, dass es zum Klischee wird. Ja, es ist super. Und damit ist der zweite Teil der Trilogy of Imagination von Gilliam vollendet. Time Bandits ist der erste und Münchhausen sollte der dritte sein dann. Aber er hat das auch als ersten Teil einer anderen Trilogy genommen, was er dann später wieder abgestritten hat. Also es ist alles auch nur Gewichse. Also absolut. Wenn du Gilliam bist, darfst du das. Das stimmt. Oh Mann. Wollen wir uns in die Top 3 reinrobben? Ja, wenn wir jetzt schon so viel über dystopische Systeme geredet haben, dann müssen wir sie uns auch anschauen. Unsere Top 3. Ja, sehr schön. Dann haben wir doch unsere Dystopien. Es ist ein sehr langweiliger Top 3, muss ich mal sagen. Ich hätte gerne eher eine aufregendere gehabt, aber ich hatte nicht die Zeit, da richtig viel zu investieren. Deswegen einfach Top 3 Dystopien. Und ich versuche ein bisschen zu vermeiden, dass ich die Sachen, die wir immer wieder drin haben, La Jetée und so, das wäre absolut in meiner Liste, lasse ich raus. Ja, ich habe eine lange Liste und ganz viele Sachen, wo ich dachte, die habe ich schon 1000 Mal erwähnt. Deswegen will ich einmal nur ganz kurz so in den Raum werfen, was ich schon oft erwähnt habe. Wir haben eine eigene Episode zu Stalker. Großartige Dystopie auch. Mhm. Mensch gegen Mensch der gegen die Natur und in der Natur und irgendwie, hört euch die Folge an, großartige Episode. Wir reden sehr, sehr lange und sehr ausführlich über den Menschen der Gesellschaft, den Menschen der Natur. Wenn ihr hören wollt, wie ich versuche, mit einem Film kämpfe, weil ich ihn irgendwie mögen will, aber auch Schwierigkeiten damit habe, hört da rein. Snowpiercer, großartiger Film vom Regisseur von Parasite, der ja vor einem Jahr bei den Oscars so krass abgeräumt hat. Tolle Dystopie. Schon länger her? Sorry. Ich glaube, Parasite ist, glaube ich, 2021? Nein, 2020? 2019? Alter, du hast recht. 2019. Vom Parasite-Regisseur, der offensichtlich älter ist, als ich dachte. Snowpiercer, toller Film, in dem ein Zug durch eine apokalyptische Landschaft fährt, die nur aus Eis besteht. Und in dem Zug selbst gibt es eben so ein krass hierarchisches Gesellschaftssystem, wo ganz hinten das Lumpenproletariat ist, ganz vorne die Oberklasse. Mhm. Und dann kämpfen sich ein paar Leute von ganz hinten bis ganz nach vorne und kommen durch die verschiedensten Abteile und es wird immer absurder. Toller Film. Mhm. Children of Men haben wir, glaube ich, auch schon mal genannt als großartige Dystopie, bei der Frauen plötzlich keine Kinder mehr kriegen können. Und die Menschheit droht auszusterben. Und dann gibt es eine Schwangere irgendwie. Und dann gibt es plötzlich doch eine Schwangere. Toller Film, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und ich muss anfangen mit den Top 3 jetzt, ne? Ja. Mein Platz 3, ich habe versucht, Dystopien zu finden, die Gesellschaftssysteme darstellen, die düster, erschreckend und unheimlich sind. Und mein erster Film ist aus dem Jahr 2014, der eine krasse, wie soll ich sagen, monochrome, konformistische Gesellschaft darstellt, in der Menschen gezwungen sind. Flo, du grinst schon so. Was kommt jetzt? Mach mir mal einen Twist nicht kaputt. In der Menschen gezwungen sind, nach Plänen zu bauen und nicht aufhören können zu bauen und immer nur nach Plänen bauen müssen. Und einer. Ist ein Lego-Film? Das ist The Lego Movie. Nein, geil! Aus dem Jahr 2014. Ein wirklich guter Film. Scherz beiseite. Er ist ein wirklich guter Film, der sich auseinandersetzt mit der Fragestellung: sollte man Lego nach Anleitung bauen oder sollte man frei bauen? Ja, das ist ein sehr, sehr dystopisches Thema. Und die gefährlichste Waffe, die der Oberbösewicht in diesem Film hat, ist der Kleber. Oh nein. Weil damit wird alles fixiert. Und der will alles fixieren. Oh, auch Menschen. Das ist wirklich ein düsterer Film. Oh nein. Lego-Movie aus dem Jahr 2014. Absolut sehenswert. Fuck. Du bist dran. Boah, du hast den Top 3 kaputt gemacht. Okay, dann nehme ich jetzt auch. Da werde ich nicht rankommen. Ich nehme als Top 3 jetzt einfach auf Platz 3 die Truman Show. Okay. Das ist für ihn eine Dystopie, in der er lebt, obwohl er das nicht weiß. Ja. Und das Krasse ist bei der Truman Show, dass wir hier eine Dystopie haben, Ende 90er, ne? Mhm. 98. Und so viel, was in diesem Film gezeigt wird, hat was Prophetisches, wenn man sich anschaut, wie dann dieser Reality-TV-Boom in den Jahren danach war. Ja, der Hammer. Aber vielleicht ist er auch ein bisschen schuld mit. Oh Gott, ich hoffe doch nicht. Ja, aber das kann sein. Also, ne, wie Kunst immer das Leben inspiriert. Kunst imitiert Leben, Leben imitiert Kunst. Genau. Ja. Wobei ich glaube, Big Brother, die erste Staffel. Die gab es früher, aber nicht viel früher. Ich würde behaupten, das ist so ungefähr dieselbe Zeit. 97, 96? Nee, 1999. 1999 in den Niederlanden wurde die erste Staffel Big Brother ausgestrahlt. Oh, wow. Ja, guter Film auf jeden Fall. Großes Hollywood-Kino. Ja, absolut. Mein Platz 2, er wird immer genannt, wenn es um Dystopien geht, aber ich finde, er hat es auch verdient, genannt zu werden, weil es wirklich ein starker Film ist. Soylent Green, bekannt unter dem Filmtitel Jahr 2022. Oh, oh. Die überleben wollen. Dum, dum, dum. Ein Film, in dem eine Welt präsentiert wird, in der die Menschen sich so krass vermehrt haben, dass Überbevölkerung das größte Problem ist. Die Umwelt ist komplett zerstört. Und die Menschen vegetieren in diesen Städten vor sich hin, wo sie wirklich, wirklich gestapelt aufeinander schlafen. Also es gibt krasse Szenen dann so von Hauseingängen, wo einfach zahllose Leute liegen, die keine eigene Wohnung haben. Und es ein Polizist, gespielt von Charlton Heston, kommt einer großen Verschwörung auf den Grund. Und ja, der Plot-Twist am Ende des Films ist eigentlich auch schon so mimetisch geworden. Ja, natürlich. Das weiß einfach jeder. Starker Film. Wenn ihr den Plot-Twist noch nicht kennt, will ich ihn jetzt nicht spoilern. Guckt ihn euch an, es ist wirklich ein guter Film, der vielleicht ein bisschen out of date ist. aber immer noch unterhaltsam ist. Okay. Ich hätte auf Platz 2 Westworld. Oh. Als Serie. Die Serie. Die Serie. Es ist einfach großartig. Ich weiß nicht, ob ihr die Filme kennt. Die sind sehr trashig. Nein, die Filme sind gut. Die sind trotzdem trashig. Sind ein bisschen trashig, aber die sind trotzdem gut. Und sie haben irgendwie nicht mehr wirklich viel mit der Serie zu tun. Ja, also andersrum, die Serie mit den Filmen nicht. Also so ein bisschen ein paar Grundideen sind noch mit dabei, aber man merkt einfach, die haben sehr viel Geld und Zeit darin investiert, sich was Gutes auszudenken, was die Weiterentwicklung des Films ist. Hast du denn Staffel 2 und 3 gesehen? Ich habe die letzte Staffel, glaube ich, noch nicht gesehen. Staffel 2 ja und Moment, ich weiß es nicht. Staffel 3 ist die aktuelle. Ich glaube, die habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur die erste Staffel gesehen und hatte das Gefühl, wow, das ist danach so gut abgeschlossen, das muss ich gar nicht weiter gucken. Und jetzt lese ich immer mal wieder so, guckt euch das weiter an, das ist ja noch saugut. Ja, es ist wirklich saugut. Ich weiß nicht, ob Staffel 3 jetzt auch noch saugut ist, aber es ist wirklich, so gute Ideen und so gute Überlegungen und so viel Gesprächsstoffanregung. Ja, total. Es ist toll. Die erste Staffel gehört mit zum Großartigsten, was in den letzten Jahren im Fernsehen gelaufen ist. Absolut. Und mit einem absolut schrecklichen, düsteren Menschenbild. Ja. Ja, da ist jemand sehr depressiv mit der Menschheit. Also. Das Krasse ist, dass sie es schaffen. Das Hauptthema des Films war ja, des ersten Films aus den 70ern, war ja, dass die Menschen Roboter schaffen und die Roboter sie müssen aufpassen, dass ihre Schöpfung ihnen nicht entgleitet, weil die Roboter sind gefährlich und könnten die Menschen töten. Mhm. Und der Serie ist eigentlich das Motiv, die Menschen schaffen Roboter, damit sie ihre Bösartigkeit ausleben können, weil die Menschen in diesem Film sind die Monster. Ja. Und wir haben eigentlich 18 Folgen oder keine Ahnung, wie lange die erste Staffel geht, wo Roboter leiden, weil Menschen sie quälen. Mhm. Und du hast irgendwann die Menschheit und du freust dich über jeden Roboter, der mal einen Menschen umbringt irgendwann. Ist krass, ne? Ist so gut und so gut aufgebaut und so langsam erzählt und nicht zu langsam, sodass man irgendwie anfängt, da das Tempo zu vermissen. Sondern es ist einfach wirklich gut aufgebaut nach und nach. Ja. Dein Platz 2, 1. Mein Platz 1, ich befürchte, ich nehme dir deinen Platz 1 weg eventuell. Der eigentlich das in den 70ern gemacht hat, was Terry Gilliam in den 80ern mit Brazil gemacht hat. Eine wirklich großartige Dystopie erzählt zwischen Satire und Fantasy und Schönheit und Schmutz. Clockwork Orange von Stanley Kubrick. Ah ja, den hätte ich fast mit reingenommen, habe ich aber nicht. Großartig, weil er sich eben zum einen mit einer kaputten Gesellschaft auseinandersetzt und dann erst so im Nachklang auf die staatlichen Strukturen guckt, die hinter dieser kaputten Gesellschaft stehen. Und einem sehr viele, deswegen ist das so. Hm. Das kommt davon, Momente gibt. Ja, der ist gut. Mein Platz 1 ist sehr Johannes-typisch, Metropolis. Ach so, natürlich Metropolis, ja. Das musste natürlich sein. Ja. Ich weiß, ich wollte alle Sachen rauslassen, die einfach schon zu oft vorgekommen sind, aber du kannst Metropolis nicht rauslassen bei sowas. Metropolis ist ein unglaublich starker Film. Ja. Also vollkommen zu Recht Stummfilmmeisterwerk, einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Films der damaligen Zeit. Ja. Müssen wir auch jetzt nicht groß drüber reden. Können wir irgendwann mal machen. Wir können ja mal über Metropolis reden. Sehr gerne. Ja. Ja, ich würde auf jeden Fall, also wir sollten auf jeden Fall mal wieder so einen von den expressionistischen deutschen Stummfilmen mit reinnehmen. Caligari hatten wir schon, ne? Caligari hatten wir schon. Fand ich auch großartig. Der Plot-Twist-Film schlechthin. Auf jeden Fall. Ja. Das war unsere Top 3. Dann lass uns doch mal zurück in unseren Film, der so ein bisschen einen Plot-Twist auch hat, aber naja. Du meinst, dass es am Schluss ein Traum ist, der anfängt, wo wir möchten, dass er anfängt. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Möchtest du noch irgendwie dem Film noch irgendwas mit auf den Weg geben? Es ist merkwürdig. Man schaut diesen wirklich düsteren, bizarren Film, der ja auch ein schreckliches Menschenbild hat eigentlich. Mm. Und trotzdem hat dieser Film so eine Das Leben ist schön Komponente drin. Ich weiß auch nicht, weil dein Happy End da drin ist, was du als Happy End wahrnimmst, was ich eher, Es ist nicht nur dieses vermeintliche oder dieses Pseudo-Happy End, sondern es ist auch irgendwie die Art, wie der Film aufs Leben blickt. Der Film sagt, die Welt kann wirklich ziemlich im Arsch sein, aber es gibt trotzdem irgendwie noch was, wofür es sich zu leben lohnt. Meinst du jetzt die Liebesgeschichte? Nein, nein. Darüber macht er sich lustig. Ja, ja. Das ist was anderes. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Dieser Film hat auf jeden Fall was ich bis zum heutigen Tag nicht so ganz gegriffen kriege. Und dafür liebe ich ihn. Das ist es vielleicht auch. Weil das habe ich auch. Ich kann es nicht als Hoffnung definieren. Ich kann es nur als... Aber das stimmt eigentlich. Bei Melancholie. Ich habe immer das Gefühl, dass es ein sehr melancholischer Film ist. Und Melancholie ist ja nun die Vereinigung, seit wir Alles steht Kopf gesehen haben, kennen wir die Definition alle, die Vereinigung von Traurigkeit und glücklichen Erinnerungen. Und irgendwie hat es dieser Film. Und ich glaube, deswegen liebe ich ihn auch so. Auf jeden Fall können wir Terry Gilliam sehr dankbar für diesen Film sein. Er ist einfach, also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, er gehört wirklich zu den wichtigen Filmen der Dystopie, des Science Fiction. Einfach ein wegweisender, starker Film. Ja. Übrigens, kleine Fußnote. Ich hatte das nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß nicht mehr, als wir gedreht haben, ob ich das da in Erinnerung hatte. Aber mir ist jetzt beim Gucken vor allem als erstes aufgefallen, wie krass unser Kurzfilm Ewe doch ästhetisch inspiriert war von Brazil. War er das? Naja, mit diesen nackten Röhrenfernsehern, die wir benutzt haben, als Überwachungsfernseher. Ja, bei uns war das mehr Not, wahrscheinlich bei ihm auch. Ja, vielleicht. Die Röhrenpost, die wir benutzt haben. Ja, aber das ist auch ein Thema, was wiederkehrend ist in der Filmgeschichte. Röhrenpost ist was einfach immer spannend war. Ich hatte auf jeden Fall so das Gefühl, also wir haben vor mehr als 10 Jahren haben wir zusammen Kurzfilm gedreht. 2011 ist da rausgekommen. Da geht es auch um den Überwachungsstaat und ich kann mich nicht erinnern, dass das eine Zeit war, wo ich viel Terry Gilliam oder wo ich Brazil geguckt hätte. Nee. Aber offensichtlich hatte ich da noch was im Hinterkopf, weil als ich jetzt den Film gesehen habe, dachte ich wieder, oh doch, wir waren doch in einigen Punkten inspiriert visuell von ja, wahrscheinlich. Brazil. Oder 1984 einhalb. Ja, noch ganz viele andere Titel. Ja, möchtest du so zum Ausklang ein paar Titel aufzählen, die dieser Film hatte? Welche Möglichkeiten es da noch so gab? Also, The Ministry and 1948 and a half. Es war auch ein Nod zu Fellini, 8,5. Und eben zu Orwell, 1984. The Ministry of Torture war noch im Gespräch. Auch nicht schlecht. How I Learned to Live with a System So Far. Mein Favorit. Echt, wirklich? Ja. Okay. Und So That's Why the Bourgeoisie Sucks. Okay, das ist mein Favorit. Ich finde die alle irgendwie sehr weird und sehr seltsam und deswegen sehr passend zum Film. Der Film ist wirklich einfach sehr seltsam. Und Brazil ist natürlich ein toller Titel, weil der mit dem Song zusammengeht und so. Aber der Film hätte wahrscheinlich auch so einen seltsamen Titel verdient. Ja, ich bin mit Brazil auch sehr glücklich, weil er ist vielleicht auch so ein bisschen in disguise. Ja, so, das stimmt. Du liest den Titel und du siehst das Bild von der Frau, die die Schönheits-OP kriegt und du denkst, wow, das ist bestimmt ein spannender, cooler Science-Fiction-Film. Und dann siehst du das und denkst, uff. Ja, genau. Krass. Johannes, vielen Dank, dass du mir nochmal dieses Uff gegeben hast. Gerne, danke, dass du den nochmal auf dich genommen hast. Wenn ihr wissen wollt, wie ich mich bei Johannes revanchiere nächste Woche. Ja, ich bin gespannt. Bleibt dran. Bis dahin euch eine schöne Woche. Wir hören uns. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Du hast was für mich. Noch was, ja. Und zwar wurde tatsächlich auch von einer Zuhörerin vor kurzem mal geschrieben. Ah, Leute, uns wurde wieder geschrieben, stimmt. Leute, wollt ihr nicht mal einen Ghibli-Film machen? Und das passt ganz gut, weil das hatte ich tatsächlich vor. Und es passt noch besser, weil ich vor ein paar Tagen mein Kind in den Urlaub zu seinen Großeltern fahren musste. Und das war eine Zugfahrt von 2,5 Stunden. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, Bela, ich habe was für uns. Wir gucken uns jetzt Prinzessin Mononoke an. Dein Sohn hat Prinzessin Mononoke gesehen? Ja, zum zweiten Mal dann. Was? Ja, wir werden darüber reden. Johannes guckt jetzt ganz schockiert. Psst, du hast den Film noch nicht gesehen, ich gebe ihn dir gerade auf. Wir sind eine Woche in der Vergangenheit. Wir werden in der nächsten Episode drüber reden, warum Johannes jetzt total schockiert ist. Du musst Prinzessin Mononoke gucken, habe ich vor ein paar Tagen zu dir gesagt. Du hast ihn schon geguckt. Ich habe folgendermaßen reagiert. Hä? Was ist das? Genau. Nein, ich habe auch von dem Film vorher schon gehört, weil Leute im Umfeld den total abfeiern. Wahrscheinlich neben Chihiros Reise ins Zauberland der bekannteste Studio Ghibli-Film. Aus dem Jahr 1997, Anime, japanischer Zeichentrick mit viel Mythologie, viel Geschichte und naja, viele würden sagen, ein bisschen zu viel Gewalt für Kinder. Deswegen ist er auch ab 12. Der einzige Ghibli-Film, der ab 12 ist. Wie alt ist dein Kind, Plor? 6. Bis nächste Woche. Tschüss.